Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen, wenn doch ein Zeichen von seinem Herrn auf ihn herabgesandt würde. Sag, Allah lässt in die Irre gehen, wen er will, und leitet zu sich, wer sich ihm reuig zuwendet.